Für den Juli waren noch zwei weitere Testpersonen angemeldet. Eine davon, eine Schreinerin namens Melissa Grant, träumte zwar von dem Haus, konnte aber nicht hineingelangen. Die Tür wäre verschlossen, sagte sie. Der andere Proband war Besitzer eines Buchladens in New Gloucester. Er stehe kurz vor dem Bankrott, sagte er, wolle sein Geschäft aber nicht aufgeben. Mit den $800 könne er einen weiteren Monat die Ladenmiete sowie einen weiteren Schwung schwerverkäuflicher Bücher bezahlen. Er schlief 2 Stunden lang zu Debussy und sagte danach, er habe nicht von dem Haus, sondern von seinem vor 20 Jahren verstorbenen Vater geträumt. Sie seien angeln gegangen. Elgin gab ihm seinen Scheck und ließ ihn ziehen. Ein gewisser Norman Bilson, der ebenfalls für den Juli vorgesehen war, tauchte gar nicht erst auf. Am 1. August kam ein arbeitsloser Bauarbeiter namens Hiram Gaskill zum Haus am Ende der Lake Road. Er zog die Stiefel aus und legte sich auf die Couch. »Bringen wir es hinter uns«, sagte er und leerte das Reagenzglas, ohne sich nach dem Inhalt zu erkundigen. Er betrachtete das Bild, und anfangs glaubte ich, das Medikament hätte keine Wirkung. Immerhin war er ein großer, starker Mann, wohl jenseits der 120 Kilo. Aber auch er dämmerte schließlich weg und fing an zu schnarchen. Elgin stand in seiner üblichen Pose neben mir, vorgebeugt wie ein Geier, so dass seine Nase fast die Scheibe berührte, die von seinem Atem beschlug. Beinahe eine Stunde lang geschah nichts. Dann hörte Gaskill auf zu schnarchen, tastete nach dem Stift und schrieb etwas auf den Blue House Block, ohne die Augen dabei zu öffnen. »Notieren Sie das«, sagte Elgin. »Das hatte ich längst getan, wenn auch nicht in Steno, sondern in normaler Schrift. 15.17 Uhr, Gaskill schreibt etwa 15 Sekunden, lässt Stift fallen, schläft weiter und schnarcht wieder.« Um 15.33 Uhr erwachte Gaskill von allein, setzte sich auf und schwang die Beine von der Couch. Wir gingen hinüber und fragten ihn, was er geträumt habe. »Nichts, Mr. Elgin, tut mir leid. Kriege ich das Geld trotzdem?« »Natürlich, das ist gar kein Problem. Aber sind Sie sich sicher, dass Sie sich an nichts erinnern?« »Ja, war aber ein angenehmes Nickerchen.« Ich betrachtete den Schreibblock und fragte ihn, ob er gedient habe. »Nein, Sir, habe ich nicht. Bei der Musterung hieß es, ich hätte Bluthochdruck, deswegen nehme ich auch Tabletten.« Elgin warf ebenfalls einen Blick auf den Block. Sobald Gaskill mit seinem alten Pickup davongefahren und der Wind die blaue Abgaswolke verweht hatte, tippte Elgin mit dem Finger auf die einzelne Zeile, die Gaskill mit geschlossenen Augen in ordentlichen Buchstaben zu Papier gebracht hatte. Wieder zeichnete sich eine aufgeregte Miene auf Elgins Gesicht ab, eine triumphale Miene. »Das ist nicht seine Schrift, nicht einmal annähernd!« Er legte Gaskills Einverständniserklärung neben den Block. Derjenige, der seinen Namen und seine Adresse im Formular eingetragen hatte, nahm nur selten einen Stift in die Hand. Das Schreiben schien ihm große Mühe zu bereiten. Zwar kannten wir weder im Einzelnen die Biografie unserer Testpersonen, noch verfügte Elgin über das notwendige Rüstzeug, entsprechende Tests mit den Probanden durchzuführen, aber Gaskills ungelenke Druckbuchstaben ließen darauf schließen, dass er nicht mehr als die vom Staat Maine als Mindestanforderung festgelegte Schulbildung genossen hatte, und das mit Ausnahme des Werkunterrichts wohl auch nur widerwillig. Die Buchstaben auf dem Block hingegen waren ordentlich und präzise, wenn auch die diakritischen Zeichen fehlten und manche Wörter falsch geschrieben waren. Es war, als hätte Gaskill etwas nach Gehör notiert, etwas, was man ihm vorgesagt hätte, wie einem Stenografen, was die Frage aufwarf, wer hatte es ihm diktiert?